Seinen besseren Instinkten zuwider siegt das Geld und er verfällt, gebrochen, mit sich uneins, mit schuldigem Gewissen dem Geldmanne, um sich endlich ein reif gewordener, von beiden Parteien tragisch misskannter und abgewiesener, der Sühnearbeit für die leidende Menschheit zu weihen. Dies in wenigen Strichen das Gerippe des Buches, das an glänzenden Einzelheiten, an tiefgründigen und geistreichen Erkenntnissen, an famosen Beobachtungen reich ist. Gelingt es der Verfasserin auch nicht, die Einheit eines bedeutsamen Ganzen bis zum Schlusse festzuhalten, tut dieser Schluss an romantischer Fantastik auch zu viel des Guten und verfällt Gräfin Salburg hier dem Fehler so vieler Frauen, gleichsam den Atem zu verlieren und in Ungeduld und allzu rascher Ausarbeitung nicht bis ans Ende durchzuhalten. Doch müssen wir in der Psyche des Geldes einen ihrer bedeutendsten Romane, ja eines der gewichtigsten Dokumente unserer am Morbus Judaicus erkrankten Zeitgeschichte erkennen lernen. Nun aber zu jenem zweiten Buche, das man nicht bespricht. Einem großen Leserkreise ist Lauritz Bruhn durch seinen Roman Van Zantens glückliche Zeit ans Herz gewachsen. Diese in der großen Romanfabrik S. Fischer Berlin erschienene Erzählung schildert in hinreißender Innigkeit das von dem Wahnwitz unserer europäischen Kultur befreite, naturnahe Leben eines auf eine Südseeinsel verschlagenen holländischen Kapitäns. Dieses einzigartige Buch, das neben Robinson Crusoe seinen dauernden Platz in der Weltliteratur bewahren wird, fand späterhin sowohl eine ernst gemeinte als eine parodistisch gefärbte Fortsetzung, in welcher mit reizender Schalkhaftigkeit geschildert wird, wie es sekundären literarischen Gesellen geht, die da auszogen, Van Zantens naturnahes primäres Schicksal nachzuleben. Diese drei Bücher sowie ein Novellenband und eine Reisebeschreibung vom Bosporus bis zu Van Zantens Insel waren im gleichen Verlage S. Fischer erschienen. Nun aber, nach einer längeren Schaffenspause, erscheint diesmal nicht mehr bei dem Berliner Verleger, der mit den früheren Büchern unseres Autors doch so glänzende Geschäfte gemacht hatte, der neue zweibändige Roman aus dem Geschlechte der Büge, Verlag Kiepenheuer Weimar. Wie ist es zu erklären, dass dieses Buch, in dem kein einziger Jude vorkommt und das im nordischen Europa spielend, so fernab den unser Mitteleuropa durchschütterten Kämpfen zu stehen scheint und scheinbar nirgends das so empfindliche Rassengefühl der heutigen geistigen Weltbeherrscher verletzt? Doch wie im geheimen Einverständnisse von der ganzen führenden Presse einstimmig totgeschwiegen wurde? Sehr einfach. Der Kampf des Helden dieses Buches, eines aus uraltem freien Bauerngeschlechte hervorgegangenen dänischen Staatsbeamten, ist der Kampf des primären, fassenden Geistes gegen die vergiftende Weltherrschaft des sekundär beweglichen Geldmenschen. Repräsentant dieser letzteren Geistigkeit aber ist keineswegs ein Jude, sondern ein schlauer, allmächtiger dänischer Bankmann, der sich den König, die Beamten und die ganze Stadt Kopenhagen untertänig gemacht hat. Wir erleben im ersten Bande das langsame Heranreifen des verarmten, aber stolzen und aufrechten Sven Büge, seine erotischen Verirrungen, seine stolze Unabhängigkeit gegenüber dem kaltherzigen Erbonkel, dessen kinderlose Frau den vermutlichen Erben mit scheelen Blicken betrachtet und vom alternden Gatten fernzuhalten weiß. Dann lernt er auf einer Erholungsreise in Paris die reizvolle Tochter eines hohen Staatsbeamten seiner Heimat kennen, der ihn, den Verwandten eines hoch angesehenen Mannes und jungen Beamten mit aussichtsreicher Karriere, gerne als Schwiegersohn annimmt. Wir erleben mit Sven die gewohnten Enttäuschungen an der Seite einer mondänen, vergnügungssüchtigen jungen Frau und mit einem Schlage steigt die Erzählung aus gelassener Alltäglichkeit zur Höhe des Aneinanderprallens unvereinbarer Weltanschauungen empor. Da Svens Schwiegervater stirbt, entnimmt der Erbe bei der Durchsicht der vom je Verstorbenen nicht mehr gesichteten Papiere, dass das ganze Vermögen Geldgefälligkeiten und Zuwendungen zu verdanken ist, die jener Geldmächtige zum Danke für staatliche Unterstützungen seiner zahlreichen Unternehmungen dem Verstorbenen hatte zufließen lassen. Da entschließt sich Sven Büge, auf diese Erbschaft zu verzichten, da er mit dem unredlich erworbenen Gelde nichts zu schaffen haben mag, entschließt sich dazu, obwohl kein Mensch von jenen Schiebungen etwas weiß und obwohl der langjährige Advokat des Verstorbenen ihn als Mann von Ehre und als vernünftigen Familienvater beschwört, das Andenken jenes allgeehrten Mannes zu schonen. Sven stand mit krampfhaft verschlungenen Händen da und versuchte, sich selbst zu überwinden. Plötzlich aber wurde ihm klar, was man von ihm verlangte. Er sollte die Voraussetzung für seine Persönlichkeit verleugnen, seine ganze Vergangenheit abstreifen, das Leben an Ellens Seite mit einem nagelneuen Gewissen fortsetzen, sich frank und frei in seiner Tätigkeit bewegen, mit dem Bewusstsein, einem Verbrecher sein Ansehen, einer Hehlerei seinen Wohlstand zu verdanken. Das kann Sven Büge nicht tun, und so verzichtet er auf das Vermögen und geht von seiner Frau, die sich hasserfüllt ob der Verunglimpfung des väterlichen Andenkens, wütend über eine Narrheit, die sie um ihr schönes, behagliches Leben bringen soll, von dem Gatten abwendet. Und nun beginnt das Martyrium des immer einsamer werdenden, aber unerschütterlich aufrechten Mannes. Er verliert seine Stelle im Staatsdienst, geht in Audienz zum allmächtigen Kammerherrn, sich über das Unrecht zu beschweren, vergeblich, denn auch der Kammerherr ist mit dem allmächtigen Geldmanne liiert, geht in Audienz zum König, was ebenso vergeblich bleibt, da auch dieser in seiner gesamten Geldgebarung an jenen Allmächtigen angewiesen ist.